Abschnitt 27 aus Im Gold- und Silberland von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweiter Teil, drittes Kapitel, die angesehensten Bürgerschwurgerichte. In den ersten 26 Gräbern des Kirchhofs von Virginia sind die Leichen von Ermordeten bestattet. Das sagte und glaubte man wenigstens allgemein. Das gewalttätige Element herrscht in jedem neuen Bergwerksdistrikt vor. Erst wenn einer seinen Mann getötet hatte, wie die Redensart lautet, konnte er sich Achtung verschaffen. Mord und Totschlag waren daher an der Tagesordnung. Bei einem fremden Ankömmling fragte man nicht danach, ob er geschickt, ehrlich und arbeitsam sei, sondern ob er schon seinen Mann getötet habe. War dies nicht der Fall, so sank er zu der ihm gebührenden niedrigen Stellung herab, aus der er sich mit unbefleckten Händen nur mühsam emporarbeiten konnte. Ein Totschläger dagegen wurde, je nach der Zahl seiner Opfer, mit mehr oder weniger Herzlichkeit bewillkommnet und jeder beeilte sich, seine Bekanntschaft zu machen. Kein Wunder daher, dass so viele strebten, diesen Ruhm zu erwerben. Ich habe selbst zwei junge Leute gekannt, die nur zu diesem Zweck, ohne irgendwelche Herausforderung, den Versuch machten, ihren Mann zu töten und selbst dabei ums Leben kamen. Eine Zeit lang standen in Nevada der Anwalt, der Bankier, der Herausgeber der Zeitung, der stärkste Raufbold, der glücklichste Spieler und der Schenkwirt in gleichem Ansehen und nahmen die höchste gesellschaftliche Stellung ein. Wer ein einflussreiches Glied der Gemeinde werden wollte, für den gab es kein wohlfeileres und sichereres Mittel, als mit einer diamantenen Busennadel im Vorhemd hinter dem Schenktisch zu stehen und Whisky zu verkaufen. Der Schenkwirt besaß eine große Macht über die Gemüter. Von ihm hing zumeist der Ausfall der Wahlen ab und ohne seine Unterstützung und Leitung kam kein wichtiges Unternehmen zustande. Wenn der vornehmste Schenkwirt sich herabließ, ein obrigkeitliches Amt anzunehmen oder in den Gemeinderat zu treten, so galt das als eine große Gunst. Daher war denn auch meist der Ehrgeiz der Jugend nicht darauf gerichtet, einen hohen Posten bei der Verwaltung, in der Flotte oder im Heer zu bekleiden, sondern Besitzer einer Schenkwirtschaft zu werden. Zur höchsten Berühmtheit gelangte also, wer Schenkwirt war und seinen Mann getötet hatte. Der Mörder entging meist der ihm gebührenden Strafe, wozu hauptsächlich die Bestimmung beitrug, dass ein Geschworener über den zu verhandelnden Fall in gänzlicher Unwissenheit sein muss, zuvor weder etwas davon gehört, noch gelesen, auch nicht öffentlich seine Meinung geäußert haben darf. In unserem Jahrhundert der Zeitungen und Telegrafen schloss man hierdurch von vornherein jeden gebildeten, rechtschaffenden und verständigen Mann von der Geschworenenbank aus und machte die Schwurgerichte oft zu einem traurigen Possenspiel. Mir ist ein derartiges Beispiel erinnerlich. Herr B., ein wackerer Bürger, war von einem bekannten Raufbold in übermütiger Laune kalten Blutes umgebracht worden. Natürlich waren alle Tagesblätter voll davon. Wer lesen konnte, las die Berichte. Wer nicht taub, stumm oder blödsinnig war, sprach darüber. Als es zur Wahl der Geschworenen kam, verwarf man alle tüchtigen, klugen und redlichen Männer. Ein sehr angesehener Bankier, ein allgemein beliebter Prediger, ein Kaufmann von anerkannt rechtschaffenem Charakter, der hochachtbare Besitzer einer Quarzgrube, ein Bergwerksdirektor, der den besten Ruf genoss, sie alle wurden von der Liste gestrichen. Jeder einzelne von ihnen versicherte zwar, dass die umlaufenden Gerüchte und Zeitungsartikel sein Urteil nicht dergestalt beeinflusst hätten, dass er außerstande sei, sich aufgrund der Tatsachen und beschworenen Zeugenaussagen eine eigene Überzeugung zu bilden, aber das blieb unberücksichtigt. Die Männer waren sämtlich untauglich, da nur völlige Unwissenheit den Geschworenen befähigte, einen gerechten Wahrspruch zu fällen. Nachdem alle zuerst Einberufenen verworfen waren, wählte man 12 Ersatzmänner, welche beschworen, dass sie von dem Mord, den sich die Indianer der Steppe erzählten und die Steine auf der Gasse zuraunten, weder etwas gehört noch gelesen, auch nicht darüber gesprochen und ihre Ansicht geäußert hätten. Diese Jury bestand aus 2 Raufbolden, 2 gemeinen Bierbrüdern, 3 Schenkwirten, 2 Rancheros, die nicht lesen konnten, und 3 Eseln in Menschengestalt, denen die einfachsten Begriffe abgingen. Natürlich verneinten sie die Schuldfrage, dass sie sich nicht anders erwarten. Wenn man Nevada in seiner flotten Zeit schildern und dabei Mord und Totschlag unerwähnt lassen wollte, so könnte man ebenso gut bei einem Bericht über das Mormonentum die Vielweiberei mit Stillschweigen übergehen. Gewalttätigkeiten waren etwas Alltägliches, der Raufbold stolzierte mit prahlerischer Großtuerei durch die Straßen und wenn er einem seiner bescheidenen Bewunderer vertraulich zunickte, so beglückte diesen der Gruß des berühmten Mannes für den Rest des Tages. In seinem langschößigen Überrock, der bis auf die glänzenden Stulpenstiefel herabhing, den Schlapphut auf dem linken Ohr, kam er den Bürgersteig dahergegangen und die kleinen Straßennimmel machten seiner Majestät ehrerbietig Platz. Trat er in eine Trinkstube, so ließ der Kellner die Beamten und Kaufleute warten, um sich im Dienst fertig zu erweisen. Wer bei dem Gedränge am Schenktisch Ellenbogenstöße von ihm erhielt, sah sich wohl zornig um, bat aber um Entschuldigung, sobald er ihn erkannt hatte. Zum Dank dafür ward ihm dann ein Blick zuteil, bei dem ihm das Blut in den Adern erstarrte. Der Schenkwirt aber eilte strahlenden Angesichts herbei, um den hohen Gast zu befriedigen, auf dessen Kundschaft er stolz war. Die Namen dieser langschüssigen Revolverhelden waren die berühmtesten im ganzen Territorium. Redner, Präsidenten, Kapitalisten und Gesetzgeber genossen im Vergleich mit ihnen nur ein mäßiges Ansehen. Leute wie Sam Brown, Jack Williams, Billy Mulligan, Pächter Bees, den pockennarbigen Jack, den sechsfingerigen Peter, UAM, kannte man weit und breit. Ich könnte eine lange Liste aufzählen. Es waren furchtbare, übermütige Gesellen, die tollkühn jeder Gefahr trotzten. Um ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, muss ich noch erwähnen, dass sie sich meist untereinander rauften und totschlugen, die friedlichen Bürger aber nur selten belästigen. Einem Menschen das Leben zu nehmen, der nicht zum Schützenwild gehörte, wie sie es nannten, und dessen Tod keine neue Perle in ihrem Ruhmeskranz bedeutet hätte, galt für unter ihrer Würde. Sie brachten sich gegenseitig bei dem geringsten Anlass um, und jeder von ihnen hoffte und wartete auch seinerseits auf ein gewaltsames Ende, da es fast für eine Schande galt, anders als in den Stiefeln zu sterben. Dass ein Raufbold es als zu leichte Bräuchte verschmähte, einer Privatperson den Garaus zu machen, davon habe ich selbst ein Beispiel erlebt. Ich saß einmal spät beim Abendessen in einem Speisehaus mit zwei Berichterstattern und einem kleinen Buchdrucker, den ich Braun nennen will. Der Name tut nichts zur Sache. Bald darauf trat ein langschüssiger Fremder ein und nahm Platz, ohne Brauns Hut zu bemerken, der auf dem Stuhle lag. Als der Kleine sofort aufsprang und zu schimpfen begann, lächelte der Fremde nur spöttisch, glättete den Hut wieder und erging sich in wortreichen Entschuldigungen, indem er Braun mit beißendem Hohn beschwor, ihm nicht das Lebenslicht auszublasen. Dieser entledigte sich auf der Stelle seines Rockes und forderte den Gegner zum Kampf heraus. Er drohte ihn, überhäufte ihn mit Schmähungen, äußerte Zweifel an seinem Mut, ja endlich flehte er ihn sogar an, sich mit ihm zu schlagen. Noch immer spöttisch lächelnd bat uns der Fremde zuerst, in scheinbarer Angst, um unseren Schutz. Dann sagte er plötzlich ernst werdend: »Nun, wenn Sie denn durchaus darauf bestehen, so wollen wir meinetwegen kämpfen. Aber ich bitte Sie, meine Herren, stürzen Sie sich nicht blindlings in die Gefahr, um hernachzuklagen, dass ich Sie nicht gewarnt hätte. Ich kann es mit Ihnen allen zusammen aufnehmen, wenn ich erst einmal loslege. Das will ich Ihnen beweisen, und beharrt mein Freund hier dann noch auf seinem Willen, so soll er ihn haben.« Der Tisch, an welchem wir saßen, war 5 Fuß lang und ungewöhnlich plump und schwer. Der Fremde sagte, wir möchten das Geschirr einen Augenblick festhalten. In einer der Schüsseln lag ein großer Braten. Dann setzte er sich an ein Ende des Tisches, hob es in die Höhe, stellte 2 von den Beinen auf seine Knie, nahm die Tischplatte zwischen die Zähne und brachte so, ohne die Hände zu gebrauchen, den Tisch mit sämtlichem Gerät darauf in eine waagerechte Linie. Nach dieser Kraftprobe teilte er uns ferner mit, er könne ein Fass voll Nägel mit den Zähnen aufheben, auch bis er aus einem gewöhnlichen Trinkglas ein halbkreisförmiges Stück heraus. Dann zeigte er uns noch auf seiner nackten Brust ein ganzes Netzwerk vernarbter Stich- und Schusswunden und eine gleiche Menge auf seinen Armen und im Gesicht, wobei er uns versicherte, er habe so viele Kugeln im Leibe, dass man eine ganze Kanone daraus gießen könne. Schließlich nannte er uns seinen Namen, bei dessen gefürchtetem Klang uns Angst und Bange wurde. Ich getraue mich nicht, ihn zu veröffentlichen, denn der Mann könnte kommen und mich in Stücke hauen. Als er zuletzt Braun fragte, ob ihn noch immer nach seinem Blute gelüste, überlegte dieser sich die Sache einen Augenblick und dann bat er ihn, mit uns zu Nacht zu speisen. Ende von Abschnitt 27.